To Me Baby, der Dichter John Giorno, seine Vorläufer und seine Zeitgenossen. Eine Sendung von Karl Lippegaus. Kerouac. Yeah. Kerouac. His words. The words. So many words. Just all brothers of the same horn. Sisters. The saxophone. Listen close to the drummer. It's like a mirror, and you're invisible. Like you're in a back seat, no handles on the doors. Just a beautiful driver up front. She knows where she's going. Kerouac. The observation machine. Caressing the most passing of scenes with photographic love, passionate. Der seit kurzem 100-jährige Dichter Lawrence Ferlinghetti aus San Francisco erklärt das wiedererwachte Interesse an den Beat-Poeten so. Zitat: Die Botschaft dieser Dichter ist notwendiger denn je, denn die Leute haben ein Bedürfnis danach, sich gegen die Massenkultur zu verteidigen. Diese amerikanische Kommerzmonokultur, die den ganzen Planeten überschwemmt. Die Beat-Poeten waren die ersten, die von Gegenkultur gesprochen haben, von ökologischem Bewusstsein, von Pazifismus. Sie haben die erste Revolte gegen die Mechanisierung und Industrialisierung lanciert und ihre Auswirkungen auf den Menschen beklagt. Die letzte Phase der industriellen Revolution erleben wir jetzt mit dem Computer, dem Internet, der Allmacht des Fernsehens. Lawrence Ferlinghetti, Zitat: Der nächste Kalte Krieg wird gegen die Unmenschlichkeit der Maschinen geführt werden. All das haben die Beat-Poeten aufziehen sehen. Es gab hier an der Westküste schon in den 60er Jahren ein starkes Interesse am Buddhismus, zusammengefasst in dem Satz Be Here Now. Heute verheißen uns Computer, Internet und Mobiltelefon das genaue Gegenteil. Seid nicht da, wo ihr jetzt seid. bald head, disappearing behind the boulevard. It's Sharky's night. Yeah. It's Sharky's night tonight. And the manager says, Sharky, he's not at his desk right now. Could I take a message? And Sharky says, hey, Kamasabe, long time no see. He says, hey, sport, you connect the dots, you pick up the pieces. He says, you know, I can see two tiny pictures of myself, and there's one in each of your eyes. And they're doing everything I do. Every time I light a cigarette, they light up there. I take a drink, and I look in, and they're drinking too. It's driving me crazy, it's driving me nuts. And Sharky says, deep in the heart of darkest America, home of the brave, he says, listen to my heartbeat. Paging Master Sharky, white courtesy telephone, please. Laurie Anderson Musik und William S. Burroughs Stimme und Text mit Sharky's Night. Heute Abend geht es um den Poeten und Performance-Künstler John Giorno hier im Hörspiel im Deutschlandfunk. Es geht auch um die New Yorker Clique, die ihn umgab, aber auch um seine Vorläufer. Daniel Kane schreibt über die Situation von 1970, Zitat, Giorno war verantwortlich für auf Lyrik basierende Performances, die theatralisches, technisch innovatives, kontrolliertes Chaos waren. Giorno wollte den Stereotypen der Lyrikabende entgegenwirken. Darin war er nicht der Erste. Der Poet Allen Ginsberg war der Motor des Freundeskreises der Beat-Poeten, zu denen auch William S. Burroughs gehörte. Bill folgte am konsequentesten Arthur Rimbauds Forderung nach einer Deregulierung aller Sinne und benutzte seinen Körper als Labor. Ginsberg ermutigte ihn und Kerouac, ihre Bücher Junkie und On the Road, Verlegern anzubieten. Und er zog dann los, um es selbst zu besorgen. Poetry and jazz. Psychopathia sexualis. I'm in love with a horse that comes from Dallas. Poor neurotica me. When my family found out, they raised the roof. Cause I bought a ring to fit her hoof. Poor brain, the size of a pea. She looks so nice against the rail with her pretty long legs and her ponytail. I guess against convention I'll never win. I'll probably end up in the loony bin, but in my heart I'll always be free. The head shrinker said my societal concept had been warped by an Oedipus Rex, which caused me to hate the opposite sex. But what he doesn't know is that my second wife was a 10-pound goose named Tex. I'm paranoid and sublimated, in love with a horse that ain't been spaded. Traumatic scene, please let me be. Psychopathia sexualis, von und mit Lenny Bruce. Die Bedeutung für den Ausdruck Beat Generation steht in On the Road, sagt Ginsberg. Es sei der berühmte Satz, mir gehört alles, weil ich nichts besitze. Er und Jack Kerouac hatten immer wieder, schon Anfang der 50er Jahre, vehement protestiert, wenn die Medien die Beat Generation als Modewelle von ausgeflippten Großstadtkids herausposaunten. Beat kommt von Beat, glücklich. Es ist der Schlag des Herzens, der Rhythmus des Jazz, sagte Kerouac zu Platten von Charlie Parker. Seine Sprache swingt und sie hat einen neuen Groove. Man muss Kerouac hören, wie er diese Texte vorträgt. Wie ein Bläser, der ein Jazz-Solo spielt. 1958 erschien eine LP, die das Resultat seiner Suche nach einer Sprache reflektierte, die seinen Lebenshunger wiedergab und nicht mit Akademismen vollgestopft war. The New Orleans, New York Club wishes to announce the opening of new sessions and new fields, Daddy-O. Dave Brubeck's The Swingingest. And I wish to say farewell to Al Smith. Hello, Dave. Im selben Jahr, in dem Kerouac eine Aufnahme mit dem Pianisten Steve Allen machte, beendete der 21-jährige John Giorno bereits sein Studium an der Columbia-Universität und arbeitete eine Zeit lang an der New Yorker Börse. Der Jazzkritiker Gene Lees gab einmal eine ungewöhnliche Erklärung dafür ab, wie und warum das Aussterben der Big Bands im Jazz in den 40er Jahren einsetzte. Lees schreibt, dass die meisten der großen Ballsäle, in denen Ellington oder Basie Musik zum Tanzen machten, an der Peripherie der amerikanischen Großstädte lagen, unter anderem aus steuerlichen Gründen. Die tanzwütigen Jugendlichen benutzten den öffentlichen Nahverkehr, um an den Wochenenden dort in die Ballrooms zu fahren. Als jedoch nach dem Krieg ein Wirtschaftsboom einsetzte, wurde die Automobilindustrie massiv gefördert. Um die urbanen Zentren wurden Autobahnnetze gebaut, die die gesamte bestehende Infrastruktur zerstörten. Alte Stadtviertel verschwanden, die Ballsäle verschwanden, samt den Bus- und Bahnverbindungen raus aus den Inner Cities. Now it's jazz. The place is roaring. All beautiful girls in there. One mad brunette at the bar, drunk with her boys. One strange chick I remember from somewhere wearing a simple skirt with pockets, her hands in there, short haircut, slouched, talking to everybody. Up and down the stairs they come, the bartenders of the regular band of Jack and the heavenly drummer who looks up in the sky with blue eyes, with a beard. He's wailing beer caps of bottles and jamming at the cash register and everything is going to the beat. It's the beat generation, it's Bayat, it's the beat to keep, it's the beat of the heart, it's being beat and down in the world and like old time lowdown. And like in ancient civilizations, the slave boatmen rowing galleys to a beat and servants spinning pottery to a beat. The faces. Der Jazzkritiker Gene Lees schreibt, den Big Bands wurde die Existenzgrundlage entzogen. Die Jugendlichen, ihre Klientele, suchten sich in den Innenstädten ihre Wochenendunterhaltung. Für den Jazz hieß das, die besten Musiker der alten Orchester konnte man jetzt nur noch in kleinen Formationen, den Small Groups, erleben. Damit jedoch schlug auch die Stunde der Dichter. Jazz und Lyrik, World Jazz, Jazzoetry, zusammengesetzt aus Jazz und Poetry, das erlebte seine Geburtsstunde. Poeten kletterten zu Jazzbands auf die kleinen Bühnen der Coffeehouses und Kellerlokale. The murder of two men by a young kid wearing lemon-colored gloves. Wait. Wait. Wait. Wait, wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Wait. Now. The Murder of Two Men, Kenneth Patchen und The Chamber Jazz Sextet 1957. John Giornos Motto hieß Radio Free Poetry. Er war bekannt geworden, als er über 12 Telefonlinien in New York 12 Gedichte zirkulieren ließ. Sein Motto war Dial a Poem, rufen Sie ein Gedicht an. Man wählte die Telefonnummer und hörte einen zufällig irgendwo einsetzenden Text. Giorno spekulierte darauf, dass seine verrückte Idee die Medien interessieren könnte und der Effekt sich multiplizierte. Die von ihm besprochenen Tonbänder behandelte er als Kunstobjekte. Die Telefone standen bei ihm nicht mehr still. Die Telefongesellschaft drohte, die Leitungen stillzulegen. Old Man Mose, early American jazz pianist, had a grandson called Dead Belly. Old Man Mose walloped the rollicking Keyport, Wahoo Wild Hosts, Piani, with monkeys in his hair, drooling spaghetti, beer, and beans, with a cigar mashed in his countenance, a gleaming happiness, the furtive madman of old sane times. Dead Belly don't hide it. Lead killed Lead Belly. Dead Belly admit. Dead Belly modern cat. Cool. Dead Belly man. Craziest. Old Man Mose is dead. But Dead Belly get ahead. John Giornos Traum war ein eigener Radiosender, ein Lyriksender, irgendwo auf einem Dach, sodass er wenigstens 10 Straßenblocks in Manhattan beschallen konnte. Radio Free Poetry. Er installierte Radios im Jüdischen Museum und er bestimmte das Programm. Bald hatte er die Polizei am Hals. Sind Sie John Giorno? Ja, bin ich. Wenn Sie weiter illegal senden, werden wir Sie verhaften. In den Knast wollte er natürlich nicht. Dies waren schließlich die 60s. Der Schriftsteller Kenneth Rexroth schrieb im Mai 58 einen Artikel für die Zeitschrift Esquire. Zitat: Ich trage Gedichte vor einem Background aus Jazz vor. Ich liebe Lyrik und den Leuten gefällt diese Mischung. Indem man Jazz mit Poesie zusammenbringt, bekommen beide eine neue Dimension. Die Lyrik hat durch die Annäherung an die Musik immer dazu gewonnen. In China, Japan, Indien und dem antiken Griechenland, bei den Troubadouren, Bänkelsängern und Barden. Die Verse Homers wurden immer herausgerufen. Warum diese besondere Beziehung zwischen Jazz und Lyrik, fragte Kenneth Rexroth. Nun, was mich betrifft, ich mache schon mal keinen Unterschied zwischen Jazz und ernster Musik. Für mich ist Jazz eine ernste Musik. Manche meinen sogar, der Jazz sei die einzige wirklich ernstzunehmende Musik Amerikas. Mit ihm erreicht die Lyrik ein neues Publikum, das der Musikfans, die gewöhnlich keine Gedichte kaufen und die die Rituale der Literaturszene kalt lassen. Natürlich ist nicht jede Art von Dichtung für eine Vertonung geeignet, aber ich finde, es könnte mehr von diesen Experimenten geben. Die Jazz- und Lyrikabende von Ferlinghetti oder Rexroth waren so erfolgreich, dass sie die Feuerwehr rufen mussten, um die draußen Wartenden zu vertreiben. Leute, die aus New York angereist waren, brachten ihre Erlebnisse von San Francisco zurück ins East Village, wo es von der Mitte der 50er bis Mitte der 60er Jahre Clubs gab wie das Five Spot, in dem sich allabendlich Avantgarde-Maler, Musiker und Autoren trafen, um Jazz von Coltrane, Monk oder Ornette Coleman zu lauschen. 1962 begegnet John Giorno zum ersten Mal Andy Warhol und verliebt sich in ihn. John wird zur Hauptfigur in Warhols Film Sleep, in dem er über 5 Stunden lang schlafend zu sehen ist. Nachdem die Beziehung 1964 zu Ende war, lebte Giorno auch einige Zeit mit den Malern Jasper Johns und Robert Rauschenberg. She walks with her eye like auto shutter, selective viewing. This like a painting that only can watch one viewer at a time. Viewfinding. A painting by an old Flemish master, making the best of the thin, hellish light. Lichtsäulen und Maschinen für künstlichen Nebel. Giorgione vergrößerte ständig sein Instrumentarium, immer im Dienste der modernen Lyrik. Für durstige Kehlen gab es einen LSD-Punch und vieles mehr. Die Idee war laut John, zu unterhalten und sich zu entspannen. Das versuchte auf seine Weise auch Robert Creeley, der zu Tonbändern von Charlie Parker seine Verse schrieb, wie ein Zen-Mönch. Seine Werke vertonten Steve Swallow und das Cicada-Streichquartett. Das Album heißt So There. I love you, says the clock, paradoxically silent, watching through the night with red eyes. I love you, says the long wooden table across from the wide bed with the bookcase upright beside it, the black lamp arching over the old computer waiting for its work. I love you, the echoes, reaches of the tall room, the hanging pictures, the catalogs, clothes, the cat securely sleeping on the disheveled old couch, the pulled up small rug put over its cushions, all say it, the enclosing dear room, the balcony above which opens at each end to bedrooms of the children. I love you, says Hannah's ample particular heart, says Will's wide responsive heart, says each resonance of every sweet morning's opening, here said again and again, I love you. Millionen von Amerikanern kennen aus ihrer Kindheit die Stimme Ken Nordins, ohne ihn je gesehen zu haben, ohne zu wissen, wie er heißt. Nordin besprach 300 oder 400 Werbespots pro Jahr, davon lebte er. Doch seine wahre Liebe gehörte dem World Jazz, den beschrieb er einmal als, Zitat, einen Gedanken, dem ein neuer Gedanke folgt und noch einer ad infinitum, Zitat Ende. Zwischen 1957 und 60 nahm Ken Nordin 4 Langspielplatten auf. In dem folgenden Stück, Adult Kindergarten, halten Politiker und Wirtschaftsbosse eine Jam-Session ab, auf umgekippten Büromöbeln und Mülleimern, als Selbsttherapie zur Nachahmung wärmstens empfohlen. We get together like this every weekend. That fellow playing the carpet there, you know, the shh sound. He's running for mayor. And the that girl playing the Venetian blinds there, she models hands. Great on gloves. Yeah, it's beginning to cook now. Oh, that ch-ch-ch sound there, that's an OB man. Fine man. And the other guy is just about ready to play the table over there. Live wire salesman for a plastic awning company. Never misses a session. Oh, that fellow, you never know it, with the toy piano. It's his kids, he, you know, steals it. Used to be an arthritic. Great for his hands. Yeah, oh, that fellow on the wastebasket over there. He used to be a catcher for one of the big clubs, but he sprained his little finger. Yeah, it's really beginning to cook. You ought to try it at your house. So you're an amateur. Everyone's an amateur. No one lives long enough to be anything but an amateur. Excuse me, I have to find something to play. I want to join in. '64 war das Jahr, in dem Giorgione zum ersten Mal William S. Burroughs und Brian Jison begegnete. Durch sie lernte er neue Cut-Up- und Collage-Techniken für Texte kennen. Giorgione trat mit einem Moog-Synthesizer in New Yorker Kirchen auf, um der Lyrik ein neues Publikum zu erschließen. Er gründete die Giorgione Poetry Systems und verwendete neue Technologien. Drei, von denen es heißt, sie hätten die Avantgarde in die Popkultur gebracht und den Pop in die Avantgarde, Patti Smith, Philip Glass und Laurie Anderson, gehörten zu seinem engsten Kreis in den 60er Jahren. 1982 erscheint Laurie Andersons Debütwerk Big Science, nachdem eine einzige Single, Oh Superman, Laurie auf die musikalische Landkarte New Yorks gebracht hatte. She said, it looks, don't you think it looks a lot like rain? He said, isn't it just like a woman? She said, it's hard, it's just hard. It's just kind of hard to say. He said, isn't it just? Isn't it just like a woman? She said, it goes, that's the way it goes. Goes that way. He said, isn't it just like a woman? She said, it takes one, it takes one too, it takes one to know one. He said, isn't it just like a woman? She said it to no. She said it to no one. Isn't it just? Isn't it just like a woman? Laurie Anderson kombinierte mühelos ihr Geigenspiel mit Keyboard-Begleitung, aber wer damit wirklich begonnen hatte, war Bob Moog, der Erfinder des Moog Synthesizers. Jeder hatte in den 60er Jahren die Columbia-LP Switched on Bach von Walter Carlos, auf dem der Moog vorgeführt wird. John Giorno hatte eine merkwürdige Begegnung mit diesem genialen Erfinder. Er erzählt: 1966 machte Robert Rauschenberg etwas mit dem Titel Experiments in Art and Technology, EAT. Dafür hatte Bob Künstler mit Ingenieuren von Bell Labs, einem Forschungszentrum in New Jersey, zusammengebracht. Zu diesem Zeitpunkt, 1966, war Rauschenberg mein Lover. Ich war ein junger Kerl, ein Dichter und arbeitete als Kameramann. Ein Typ kam zu Bob, klopfte an und sagte, ich bin Bob Moog. Hören Sie jetzt Steve Dalaschinsky, Jazzpoet aus New York. Die Musik erzählte uns eine Story. Die Musik sagt immer etwas und gibt etwas und lehrt und übersetzt. Die Musik hat uns eines Nachts aufgeweckt. We're talking about the music telling a story. The story you think it tells if you're gonna talk about. Talk about the music telling a story. Whether it's an examination or an untitled original, the music is always saying something and giving and teaching and translating, asking. If you're going to tell what the music is talking about, say what the music is saying, say that the music has something to say, that it's telling a story, even if you got to search your imagination. To look for heroes and such, and personal princesses pounding the dust trails to free themselves from happy endings that all end happily precarious in the end. There's a violent romance in the cobbles. The music tells you how modern the past can be sometimes. Look there, the music's past us. The music's told us. The music's met us. And spoke to us as we listened and spoke back and woke up one star-rained civilized night to breathe its ribcage, to eat its dust-cobbled flags and tattooed trees, to paint its walls, to yawn and tell its story. The music woke us one night. Der Spitzname von Jack Kerouac lautete in der Familie Tijan, der kleine Jean. Sein 5 Jahre älterer Bruder starb, als Tijan 4 Jahre alt war, ganz plötzlich. Der Vater verlor seinen Job und Jack erhielt ein Stipendium an einem College, nur weil er ein guter Footballspieler war. Mit 16 studierte er an der Columbia-Universität in New York. Ein Jahr später entdeckte er die Abenteuerromane von Jack London und begann ernsthaft mit der Schriftstellerei. Er las James Joyces Ulysses und in einer romantischen Phase Werke von Rambo. Ein Unfall beendet jäh die verheißungsvolle Sportlerkarriere. Kerouac driftet ab, ist oft nahe am Verhungern, hält sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. In Greenwich Village begegnet er Allen Ginsberg, der sich später, berühmt geworden, mit dem Satz outet: Ich bin schwul, drogenabhängig und Kommunist. Indem Ginsberg sich außerhalb der offiziellen Gesellschaft situierte, konnte er sich von seiner Existenzangst befreien und hatte das Gefühl, die ganze Situation objektiver beurteilen zu können. Kerouac heiratet seine erste Frau Edie Parker und pendelt zwischen New York und Michigan, zwischen der Sorglosigkeit der Hipster-Szene und den Arbeitermilieus in der amerikanischen Provinz. I'd rather be thin than famous. I don't want to be fat. And a woman throws me out of bed calling me Gordo. And every time I bend to pick up my suspenders from the Davenport floor, I explode loud, huge grunto and disgust everyone in the familio. I'd rather be thin than famous, but I'm fat. Paste that in your Broadway show. Tijan, wie sie Jack Kerouac nannten, begann mit 11 Jahren zu schreiben und sah später seinen enormen literarischen Output als ein großes Werk. Er wollte alles aufschreiben, was er erlebte, in dem, was er einmal als seine spontane Prosa bezeichnete. Die Nähe zum Jazz liegt auf der Hand. Kerouac gehörte zu den jungen Poeten, die an der Lower East Side im Jazzlokal Five Spot auftraten. Es waren die ersten Jazz- und Lyrikabende der Beat Generation. We've been talking about cool and its ramifications and how it applies to the hip scene. But maybe you could give us some examples now of the opposite of cool, uncool. Just exactly what is uncool? Yeah, why don't you have some thoughts on that? It's uncool to claim you used to room with Bird or that you have Bird's axe. You know, it's even less cool to ask, who is Bird? It's uncool to nod on the street corner waiting for the light to change. And it's uncool to let anybody know your uncle is a registered pharmacist. Uncool for the whole family. You know, it's uncool to buddy with a known fink. It's uncool to ask where'd you get it. It's disastrously uncool to let friends use your pad as a forwarding address for packages from Mexico. You know, and it's uncool to ask where'd you get it. And it is uncool to wear shades after sunset, you know, unless you should be wearing shades after sunset. You know, in which case it is uncool to take them off. Alle Eindrücke, Worte und Gesprächsfetzen, die Jack irgendwo aufschnappte, notierte er, ein Chronist des Nachkriegsamerika. Er speicherte sie in seinem Gedächtnis. Sein Freund Ginsberg bewunderte Kerouacs Talent, sich noch Jahre später an den exakten Wortlaut eines Dialogs zu erinnern. I don't think you can even hear me anyway. Can you hear me now? But anyway, tonight also I wrote a song called On the Road. I'm just reading what I wrote all night. There are better things coming than what I wrote all night. Coming straight from the mind to the voice, with no hand intervening. Left New York, 1949, to go across the country without a dead blame dime. Montana in the cocoa fall. Found my father in a gambling hall. Father, father, where have you been? You've been where the world since was only 10. Your son, he said, Don't worry about me, I'm about to die of the pleurisy. Across the Mississippi, across the Tennessee, across the Niobrara, a woman I'll never be. Woman on Medora, home in Turkey. Apalachicola, home I'll never be. Better or for worse, thick and thin, like being married to the little woman. God loved me just like I loved him. I want to do the same just for him. Worms eat away, but the worry what's'll win. The worms eat away, but the worry what's'll win. So I left Montana on an old freight train. The night my father died in the cold, cold rain. Rode to Opelousas, rode to Wounded Knee, rode to Ogallala. Home I'll never be, home I'll never be. That's right. Kerouac hinterließ eine Legende. Die Trips von Küste zu Küste, die Nächte in Jazzclubs und endlose Autofahrten mit seinem Freund Neil Cassady, die Erlebnisse mit Ginsberg und Burroughs, alles floss in seinen Büchern wie ein Jazz-Solo von Miles Davis. Ein einziger langer handgeschriebener Brief Cassidys, der zum großen Teil verloren gegangen ist, The Joan Anderson Letter, löste bei Kerouac einen Kreativitätsschub aus. So wie bei Coltrane, als er den Saxophonisten John Gilmore live erlebte. Praised be man, he is existing in milk and living in lilies, and his violin music takes place in milk and creamy emptiness. Praised be the unfolded inside petal flesh of tenderest thought. Petrels on the follying wave valleys idly sing themselves asleep. Praised be delusion, the ripple. Praised be the holy ocean of eternity. Praised be I, writing, dead already and dead again. In Max's Kansas City, einem Restaurant mit Bar, trafen sich Musiker und Poeten. The Velvet Underground, Andy Warhol, Gregory Corso und Allen Ginsberg. Alternative Lower East Side Theater waren La Mama und das Living Theater. Kaffeelesungen fanden viel statt und wurden aufgezeichnet. Heute von einigen Leuten im Kulturbetrieb, milde belächelt als Vater der Rucksackgeneration, fand Kerouac mit seinem Werk nach seinem Tod vor allem einen Verteidiger, der nicht müde wurde, ihn und Herman Melville in einem Atemzug zu nennen, und zwar der Philosoph Gilles Deleuze. In Deutschland jedoch blieben die sehr mittelprächtigen Übersetzungen Kerouacs viele Jahre im Umlauf und trugen nicht gerade zu seiner Popularität bei. Kerouac muss und kann man wohl auch nur im Original lesen. Der Ton macht die Musik. Ein Satz konnte wie ein Fragment eines Saxophonsolos klingen, wie etwa »Let's all get drunk, I wanna take pictures«. Eine besondere Fundgrube sind seine Gedichtfragmente und die American Haikus. Hier ein kurzes, von ihm selbst gelesen. In my medicine cabinet, the winter fly has died of old age. Well, here I am, 2 p.m. What day is it? The tree looks like a dog barking at heaven. Es war Kerouac, der den Ausdruck The Beat Generation erfunden hat. Das spätere Kultbuch On the Road schrieb er laut eigener Aussage in nur 3 Wochen auf einer 40 Meter langen Papierrolle. Das Buch fand erst 7 Jahre nach der Fertigstellung einen Verleger. Mit On the Road wurde Jack über Nacht berühmt. Das war 1957. Und man entdeckte bald, dass er in der Zwischenzeit noch 5, 6 andere Bücher geschrieben hatte. Friday afternoon in the universe, in all directions, in and out, you got your men, women, dogs, children, horses, pones, ticks, perts, parts, pans, pools, pals, pails, parturiences, and petty thieveries that turn into heavenly Buddha. Vor 1965 wurde das East Village in New York nur von Hippies, Medienleuten und Hausbesitzern so genannt. Der Ausdruck East Village bezog sich nur auf die lokale Hippie-Community. Er schloss nicht die ein, die dort früher gelebt hatten, weiße Minoritäten, Immigranten aus Puerto Rico. Die jedoch bildeten um 1965 immer noch den Hauptteil der Bewohner des East Village. She works in a saxophone factory. She's young and pretty. All day long she sits in front of a hole punch, punching holes in ivory. She gets the blues, though she's never played them. She's young. Her blues are still on the bright side. Anything can be too late if it's not on time. Seeing one fall over and over again. Why did God make me this way? How to explain this? How much this figures in? Where have all the leaves gone? I'll tell you. Look in your pockets. Her baby was born in the factory, all hollowed out like a reed. What's to show for it? She's young. The man squats facing a wall. He fingers the air, punching out a bluesy tune. Miracle is the extension of wish. She's young and pretty. Her life still measured in holes. Lange vor den Hippies bereisten die Beatniks per Anhalter die USA, Kanada, Mexiko und Nordafrika. Kerouac lernte Neil Cassady kennen, der ein Verhältnis mit Ginsberg und 6000 amerikanischen Girls hatte. Der berühmte Neil, der glühende Briefe ohne Punkt und Komma an seinen Geliebten schrieb, von Frauen, Männern und schnellen Autos schwärmte, Jack und Neil on the road in einem riesigen Hudson, Baujahr 1949, mit auf 176 Kilometer pro Stunde festgeklemmtem Gaspedal. Kerouac schreibt in Mexico City Blues, ein Buch, das Bob Dylan ganz besonders liebte, Zitat: Ich will gesehen werden als dichtender Jazzspieler, der eine lange Blues-Improvisation bläst während einer nachmittäglichen Jam-Session. 242 Chorusse will ich spielen. Zitat Ende. Mitte der 50er Jahre schrieb Jack in einem Brief aus Mexico City: Ihr Typen nennt euch Dichter und schreibt kurze kleine Verschen. Ich bin auch ein Poet und ich schreibe Seite um Seite, viele seitenlange Prosagedichte. San Francisco, San Francisco, you're a muttering bum in a brown beat suit. Can't make a woman on a rainy corner. Broken plastic coverlets flapping in the rain to cover newspapers all printed up in plain. Guys with big pockets and heavy top coats and slit scar. Headbands down the middle of their hair. All Bruce Barton combed, stand surveying Harrison, Folsom and the ramp, and the red brick clock, wishing they had a woman or some money, honey. Sein Ohr hatte Jack durch heißhungriges Lesen und Musikhören geschärft. Wolf, Melville, Shakespeare, Rabelais und Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes. Von den modernen Autoren Whitman, T.S. Eliot, Ezra Pound, Celine und Genet. Das Soul-Feeling fand Jack bei Dostojewski und Gogol. Dazu verschlang er Musik von Johann Sebastian Bach bis zu Thelonious Monk. began with jazz. But one afternoon somewhere on a sidewalk, maybe 1939, 1940, Dizzy Gillespie or Charlie Parker or Thelonious Monk was walking down past a men's clothing store on 42nd Street or South Main in L.A., and from the loudspeaker they suddenly heard a wild, impossible mistake in jazz that could only have been heard inside their own imaginary head, and that is a new art, bop. Dylan wurde einmal gefragt, wie er auf die Bücher von Kerouac gestoßen sei, und er sagte, 1959 drückte mir jemand sein Buch Mexico City Blues in die Hand and it blew my mind, es haute mich um. Es war die erste Sorte von Poesie, die meine Sprache sprach. Die Beatpoeten erfanden eine Sprache, die zu Jazzrhythmen passte. Kerouac hat von 1922 bis 1969 gelebt. Seine Eltern waren Franco-Kanadier, streng katholisch und lebten in einem Arbeiterviertel in Lowell, Massachusetts. Er schrieb also, wenn er Englisch schrieb, in einer Fremdsprache. And I am an unhappy stranger, grooking in the streets of Mexico. My friends have died on me. My lovers disappeared. My whores banned. My bed rocked and heaved by earthquake. And no holy weed to get high by candlelight and dream. Only fumes of buses, dust storms, and maids peeking at me through a hole in the door, secretly drilled to watch masturbators fuck pillows. I am the gargoyle of Our Lady dreaming in space. Gray mist dreams. My face is pointed toward Napoleon. I have no form. My address book is full of RIPs. I have no value in the void. Kerouac liebte Amerika und er liebte seine Mutter und die Kinder Amerikas, sagt der Fotograf Robert Frank. Er hörte ihrer Musik genau zu. Er hatte ein phänomenales Gedächtnis. Mit einigen profunden und poetischen Sätzen konnte er seine Realität immer wieder neu formulieren. Hier zu sein und wieder wegzufahren, die Tagträume und die Träume in der Nacht. Jack wünschte sich, dass man seine Bücher las und sich seiner erinnern würde. Von seinem Erfolg kaputt gemacht, starb er. On the road. Er war mein Freund. Robert Frank. I remember many first days of school. And that empty feeling. I remember the clock from 3 to 3:30. I remember when girls wore cardigan sweaters on backwards. I remember thin gold chains with one little pearl hanging from them. I remember ponytails. Joe Brainard las aus seinem berühmten Buch I Remember. I remember when hoodie boys wore blue jeans so low that the principal had to put a limit on that. I believe it was 3 inches below the navel. I remember shirt collars turned up in back. I remember Perry Como shirts and Perry Como sweaters. I remember ducktails. I remember many Sunday afternoon dinners of fried chicken or pot roast. I remember my first oil painting. It was of a chartreuse green field of grass with a little Italian village far away. I remember many Septembers. On the Road ist nicht das einzige Manifest der Beat Generation. 1955 liest Ginsberg zum ersten Mal öffentlich sein langes Gedicht Howl und Burroughs schreibt in Tanger an seinem autobiografischen Roman Naked Lunch. Das Werk Ginsbergs ist wie ein langer schwarzer Tunnel, durch den jemand kriecht, permanent in Bewegung, 1000 obskure Kreuzungen überquerend, nichts hält ihn zurück, bis er endlich zum Licht vordringt, zur Erleuchtung und die Klarheit des Blickes erlangt. Schreibt Christine Tisch in ihrer Ginsberg-Biografie. Soyez muette pour moi, idole contemplative. found a lion in my living room, rushed out on the fire escape, screaming, "Lion! Lion!" Two stenographers pulled their brunette hair and banged the window shut. I hurried home to Patterson and stayed 2 days. Called up my old Reichian analyst who'd kicked me out of therapy for smoking marijuana. "It's happened," I panted. "There's a lion in my room." I'm afraid any discussion would have no value. He hung up. I went to my old boyfriend. We got drunk with his girlfriend. I kissed him and announced I had a lion with a mad gleam in my eye. We wound up fighting on the floor. I bit his eyebrow and he kicked me out. I ended masturbating in his Jeep, parked in the street, moaning, "Lion." '61 gewann Kennedy die Präsidentschaftswahlen. Die pessimistische Weltsicht der Beat-Poeten war auf einmal weniger gefragt. Die Protestsongs von Dylan lösten die Dichterlesungen in den Coffeehouses ab. Kerouac verfällt völlig dem Alkohol, Neil Cassady stürzt sich ins LSD und stirbt 1968, Jack ein Jahr später nur 47 Jahre alt. John Giorno beteiligt sich immer wieder an Protesten gegen den Vietnamkrieg. America, America, I've given you all, and now I'm nothing. America, $2.27, January 17th, 1956. I can't stand my own mind. America, when will we end the human war? Go fuck yourself with your atom bomb. I don't feel good, don't bother me. I won't write my poem till I'm in my right mind. Allen hatte sich nach Jacks Tod zunehmend politisch engagiert und Studenten gegen den Krieg in Vietnam mobilisiert. Auf die Beatniks folgten die Hippies, die weniger als die Beats den Individualismus beschwörten und es lieber sahen, wenn sich das Ego in einer Gruppe auflöste. Gleichwohl sagt Ray Manzarek, einst Keyboarder bei The Doors, ohne On the Road von Jack Kerouac hätte es unsere Band nie gegeben. 1971 betreibt John Giorno einen illegalen Radiosender in New York. Im selben Jahr reist John erstmals nach Indien, hat Gelegenheit, einen der höchsten Vertreter des tibetischen Buddhismus zu treffen. Liest mehr Lyrik, also muss man die Lyrik an andere Orte bringen, wie zum Beispiel in Filme, sagte John Giorno in den 80er Jahren. Er tourte mit William S. Burroughs durch Rockclubs. Bill wurde von den Punks und von Kurt Cobain wieder bzw. neu entdeckt. Burroughs war im Studio mit Patti Smith und mit Laurie Anderson. Schon 1965 hatte sich eine der bahnbrechenden englischen Bands nach seinem Buch The Soft Machine benannt. I wanted you. And I was looking for you, but I couldn't find you. I wanted you, and I was looking for you all day, but I couldn't find you. I couldn't find you. You're walking, and you don't always realize it, but you're always falling. With each step, you fall forward slightly, and then catch yourself from falling over and over. You're falling and then catching yourself from falling. And this is how You can be walking and falling at the same time. Der letzte überlebende Zeitzeuge der Beat Generation ist der Poet, Verleger und Buchhändler Lawrence Ferlinghetti, heute 100 Jahre alt. Er erlebt, wie in den USA, ein nie dagewesenes Interesse an dieser kulturellen und politischen Bewegung der 50er Jahre wieder einsetzt. Einige der wichtigsten amerikanischen Museen haben unlängst die Beat-Poeten mit großen Ausstellungen geehrt. Der Verlag Viking verkaufte von Kerouacs Buch On the Road allein 1996 110.000 Exemplare. Der Bestseller in Ferlinghettis eigenem Verlag ist mit 800.000 Exemplaren das berühmte lange Gedicht von Allen Ginsberg, Howl, das einst für Skandale sorgte. Quiet life in Mike's place every day, watching the champs of the Dante billiard parlor and the French pinball addicts. I am leading a quiet life on Lower East Broadway. I was an American. I am an American boy. I read the American Boy magazine and became a Boy Scout in the suburbs. I thought I was Tom Sawyer, catching crayfish in the Bronx River and imagining the Mississippi. New York um das Jahr 1987. Die Popmusik liegt kreativ völlig am Boden. Sie ist nur noch ein großes Geschäft. Der Jazz verirrt sich im Neotraditionalismus. Anzug und Krawatte sind wieder angesagt. Der Poet John Giorno ist ein weit fortgeschrittener Praktizierender in der Nyingma-Tradition des tibetischen Buddhismus, der das Paradoxe, das Unerwartete, das Unerhörte und Nonkonformistische als ein Mittel ansieht, um Gewohnheitsmuster zu durchbrechen. Numbers in red notebook. 2 million killed in Vietnam. 13 million refugees in Indochina, 1972. 200 million years for the galaxy to revolve on its core. 24,000, the Babylonian Great Year. 24,000, half-life of plutonium. 2,000, the most I ever got for a poetry reading. 80,000 dolphins killed in the dragnet. Was bleibt 40 Jahre nach der Veröffentlichung von On the Road, fragt der französische Autor Alain Dister in seinem Buch über die Beat Generation. Ihr Geist manifestierte sich aufs Neue in den 90ern, während Intoleranz, Armut, Ungerechtigkeit und Rassismus zunahmen und die Allmacht des Fernsehens wuchs. Diese Welt, schreibt Dister, ist ungleich gefährlicher und feindseliger gestimmt als die unmittelbare Nachkriegsära. Und die Wertvorstellungen der Beats finden eine neue Resonanz. Book of Dharmas. Brooklyn Bridge Blues concluded. I'm too sick and tired of this world to drink in it. If lustful gluttony is my only blemishing sin, maybe I ought to just starve to death. I am the writing Buddha. From these blues, we'll go to hymns. And that's all I can recall of Brooklyn Bridge tonight. John A. Roebling and Washington Roebling built it. And it hath cables, and it does one good to cross it every day. See my eerie wiseness? Good night, innocent children of this mortal sangsara world. You have to keep your mind empty, tranquil, and pure, or the whole eternal light escapes you. Without the eternal light, you're only a yakking fool. Her rooms, beds, graves, and monuments. With it, you were like the silent mountains of snow. And more than I know. Jan 28, 1956. What is the date? 28. Sie hörten Give It To Me Baby, John Giorno, seine Zeitgenossen und seine Vorläufer. Eine Sendung von Karl Lippegaus. The moon, her magic bee, big sad face of infinity. An illuminated clay wall manifesting many gentlemanly remarks. She kicks a star, clouds foregather in scimitar shape to round her cradle out, upside down any old time. You can also let the moon fool you with imaginary orange balls of blazing imaginary light in fright, as eyeballs, hurt and foregathered, wink to the wince of the seeing of a little sprightly ote, which projects spikes of light out the round smooth blue balloon, ball full of mountains and moons, deep as the ocean, high as the moon, low as the lowliest river lagoon, fish in the tar and pull in the spar. Billy the Bud and Hanshan Emperor,